Der oberste Führer unserer Partei, unseres Staates und unserer Armee, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Baustelle der Ryomyong-Straße und appellierte dabei an alle Armeeangehörigen und Erbauer dazu, den Bau der Ryomyong-Straße vor dem Tag der Sonne fertigzustellen und dadurch die Stärke und Macht von Südkorea nachhaltig zu demonstrieren. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Mit einem hellen Lächeln blickte Kim Jong-un auf viele neue Bauwerke und meinte mit großer Zufriedenheit, in nur knapp einem Jahr habe die Ryomyong-Straße ein majestätisches Aussehen angenommen. Durch den tatkräftigen Einsatz der Erbauer der Ryomyong-Straße, die einen heftigen Aufschwung herbeiführen, um den großen Bauplan der Partei aufopferungsvoll und hartnäckig durchzusetzen, werde ein mythologisches Bautempo geschaffen. Nachdem er vor dem Bild von der Ryomyong-Straße aus der Vogelperspektive und vor der Tafel mit den Bauwerkmodellen die Erläuterungen hörte, begab er sich an mehrere Orte der Baustelle und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten. Er sagte wie folgt: In der Richtung des Sonnenpalastes Kumsusan sind vom Prinzip der Höflichkeit aus niedrige Gebäude schön und niedlich errichtet worden. Und in der Richtung des Turms des ewigen Lebens in der Kreuzung Jonghung sind vom Prinzip der Symbolträchtigkeit aus die Hochhäuser konzentriert verteilt worden. Dadurch ist ein Wohnviertel mit gigantischen und prächtigen Bauwerken entstanden. In der Ryomyong-Straße gibt es mehrere Wohnreviere und die Gebäude in jedem Revier haben ihre Eigenart. So sind die Straßen in einer Straße entstanden. Um die Ryomyong-Straße zu einer energiesparenden und grünen Straße zu machen, sind die Techniken für die Einsparung von Elektroenergie, die es ermöglicht, die Naturenergien wie Sonnenlicht und Erdwärme effektiv auszunutzen und die für grüne Bauwerke wie Begrünung von Dächern und Wänden umfangreich eingeführt worden. Auf den Sockelterrassen und Dächern mehrerer Gebäude sind der Rasen und die Bäume gepflanzt worden, was im Sommer durch die Sperrung vom Sonnenlicht die Steigerung von Innentemperaturen verhütet und im Winter durch Wärmeisolierung der Senkung von Innentemperaturen vorbeugt sowie zum Umweltschutz beiträgt. Durch die Einführung des Systems für die Nutzung vom Regenwasser ist es möglich, das Regenwasser in einem unterirdischen Tank zu sammeln und damit die Gewächshäuser und die grünen Flächen auf den Dächern der Gebäude zu bewässern. Die Hochhäuser sehen wirklich herrlich aus. Vor allem wirkt das himmelhochgerachte 70-stöckige Wohnhaus majestätisch. Das höchste Wohnhaus in der DVRK ist in der Ryomyong-Straße errichtet worden. Im unteren Teil dieses Gebäudes gibt es einen Sockel, der gut aussieht und ganz sicher wirkt. Es ist schön, dass hier die originellen Dienstleistungseinrichtungen geschaffen werden. Die Wohnung, die aus dem Wohn-, dem Eltern-, dem Ehe- und dem Arbeitszimmer, der Küche und den weiteren besteht, ist perfekt. Die Veranden sind mit Fenstern für natürliche Beleuchtung und die Zimmer mit Doppelfenstern versehen, damit im Sommer keine warme Luft und im Winter keine kalte Luft in die Zimmer eindringen kann. Der Bau der neuen Schulgebäude und des Internats der Kim Il-sung-Universität und der öffentlichen und der Dienstleistungseinrichtungen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Wäscherei, Schneiderei und Schuhmacherei und Post in den Wohnrevieren wird in der Schlussphase forciert. Weiter gab Kim Jong-un wertvolle Hinweise auf die Fertigstellung des Baus der Ryomyong-Straße. Er wies darauf hin, auf der Grundlage des konkreten Bauplans, die Organisation und Leitung der Bauarbeiten und die Bereitstellung der Arbeitskräfte, Maschinen, Anlagen und Baumaterialien optimal durchzuführen, den Innen- und Außenbau der Bauwerke auf dem höchsten qualitativen Niveau zu forcieren, den Probebetrieb der Systeme für Strom, Heizung, Wasserversorgung und Entwässerung verantwortungsvoll vorzunehmen, die Begrünung und Geländeaufräumung rechtzeitig zu beenden und die nötigen Maßnahmen dazu zu ergreifen, die Wohnhäuser und öffentlichen Einrichtungen, wo die grüne Bautechnik eingeführt worden ist, gut zu schützen und zu warten. Er blickte voller Zufriedenheit auf das Panorama der Baustelle der Ryomyong-Straße, die die originelle Idee der Partei für architektonische Schönheit und die Vorzüge der sozialistischen Staatsordnung der TVRK veranschaulicht und unterstrich dabei, dieser Ort demonstriere die unbeugsame Geisteskraft der Armee und der Bevölkerung der TVRK, die mit eigener Kraft ein in der Welt beispielloses Paradies des Volkes schaffen, den Geist von Südkorea, das stürmisch vorwärts schreite und die sozialistische Zivilisation die Himmel hochsteige. Er fuhr fort, beim Bau der Ryomyong-Straße, der unter den verzweifelten militärischen Erdrüstungsmachenschaften und Wirtschaftssanktionen der Feinde gegen die TVRK stattfindet, handelt es sich nicht einfach um den Bau einer Straße, sondern um die Konfrontation zwischen dem Sozialismus und dem Imperialismus und um die Verteidigung des Sozialismus. Durch die Errichtung der Ryomyong-Straße wird es erneut bestätigt, dass der siegreiche Fortschritt der Armee und des Volkes der TVRK auf ihrem von sich gewählten Weg mit keinerlei Sanktionen und Rücken zu stoppen ist. In den letzten Jahren hat die TVRK jährlich eine rühmenswerte Straße gebaut. Die Ryomyong-Straße, deren Umfang und Baumenge mit denen der bisherigen Straßen unvergleichbar groß sind, wird mit eigener Kraft und Technik und eigenen Materialien errichtet. Das ist eine nachhaltige Demonstration der unwiderstehlichen Macht, der einmütigen Geschlossenheit der Armee und des Volkes der TVRK um die Partei der Arbeit Koreas und der grenzenlosen und unerschöpflichen Kraft von Südkorea. Wenn die Ryomyong-Straße, die die höchste Zivilisation veranschaulicht, gebaut wird, wird die ganze Welt wiederum die Macht der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung der TVRK bewundern. Kim Jong-un hob hervor, dass die Baustelle der Ryomyong-Straße ein Schlachtfeld ist, das den siegreichen Geist des sozialistischen Korea veranschaulicht, das in der Ära der Partei der Arbeit Koreas kräftig voranschreitet, und appellierte an alle Erbauer dazu, sich zum endgültigen Sturmangriff gewaltig zu erheben, die letzte Strecke zum Ziel kräftig zurückzulegen und den Bau der Ryomyong-Straße bis zum Tag der Sonne unbedingt fertigzustellen.